Hallo, meine lieben Freunde. Schön, Peter, dass Sie wieder hier sind. Ja, ich freue mich total. Peter, ich werde jetzt zurückgehen auf den Vers. Kannst du dich erinnern, am Anfang der Serie habe ich gesagt, es gibt ja einen Bibelvers, wenn ich mich richtig erinnere, im 5. Mose 1. Mhm. Und da steht er auch, dass Gott sein Volk getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Schau mal diesen Bibelvers an. 5. Mose 1, Vers 31. Und der Zusammenhang ist ganz genau, was du gesagt hast. Mutter, wie hast du es gesagt? Geborgenheit und Vatersicherheit, ja? Mutter geborgen, mhm. Vatersicher. Mhm. Schau. Und hier steht es, ich lese euch zuerst diesen Vers und dann auch den Vers zuvor. Im Vers 31 steht, und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, also ein Vater seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr in diesen Ort kam. Also ich sehe auch, dass der Mann offensichtlich den Sohn anders trägt als die Frau. Und schau, was der Herr hier sagt im Vers 30, den direkt zuvorgehenden Vers. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor den Augen. Und dann steht es direkt weiter, er hat euch getragen wie ein Vater. Das heißt, Gott kämpft, Gott schützt, Gott gibt dir die Sicherheit, und er trägt dich auch wie ein Vater. Ich frage mich, ob viele Christen heute aus dem Grund in Angst leben, in Angst vor der Zukunft, in Angst vor den Dingen, die auf sie zukommen, weil sie die Vaterbeziehung nicht haben. Was denkst du? Bei mir hat zumindest die Angst aufgehört. Nachdem du Gott als Vater kennengelerntest. Ja. Erzähl mal, wie das war. Ich habe festgestellt, dass ich eine neue Identität habe, als ich gehört habe, wer ich in Jesus bin, nach x Jahrzehnten Christsein, habe ich gemerkt, Jesus vermittelt mir etwas, was ich hier dieser Welt noch nie erlebt habe. Und zwar, dass ich auf einmal weiß, wer ich bin. Und ich habe mich in Jesus gesehen, aber irgendwie hat Jesus mich in eine neue Sphäre hineinkatapultiert, was, wie soll ich das erklären? Wenn Jesus von sich aus sagt, ich bin die Tür, dann geht es ja wohin? Ich bin der Weg, dann führt es ja wohin? Und ganz oft sagt ja Jesus, so viel über den Vater. Und wenn Jesus der Sohn ist, also es ging in Richtung, komm nach Hause. Mhm. Weißt du, lass mich kurz einhaken, Peter. Du sagst, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann geht's ja wohin. Du kennst diesen Bibelvers ganz bestimmt ganz, Johannes 14, Vers 6, oder? Ja, klar. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie geht's weiter? Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ja, richtig. Jesus ist nicht einfach der Weg irgendwohin. Er ist der Weg zum Vater. Und ich frage mich, was schiefgelaufen ist im Christentum, dass so viele Christen eine tolle, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus haben, aber nicht zum Vater. Wenn Jesus der Weg zum Vater ist, da ist irgendwo was schiefgelaufen. Die sind zur Tür gegangen, aber nicht reingegangen. Die lieben die Tür, aber nicht das andere Zimmer hinter der Tür. Ja, das klingt sehr komisch. Das klingt komisch, wenn man das so mit der Tür sieht. Ja, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn er sagt, ich bin die Tür. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg hin zum Vater. Wenn ich hingehe zum Weg und den Weg liebe, aber nicht das Ziel liebe, dann habe ich doch was falsch gemacht. Ich kann doch nicht einfach nur in den Weg verliebt sein. Nee. Der muss mich ja immer hinbringen. Ich kann für den Weg total dankbar sein, wo er mich hinbringt. Aber ich muss dorthin gehen. Ja. Ich muss den Weg begehen, damit ich auch dorthin komme, wofür der Weg überhaupt existiert. Total. Total. Schau, das Problem war ja folgendes. Das Problem war ja, dass die Vaterbeziehung kaputt war. Das Ursprungsproblem. Natürlich. Schau zum Beispiel, die Bibel sagt, ich denke, es ist Jesaja, ich will jetzt keine falsche Kapitelzahl nennen, ich glaube, ich weiß, wo es steht, aber lassen wir das. Auf jeden Fall, das sagt Gott, ist der Arm des Herrn zu kurz, um zu helfen? Da spricht es von Gott, dem Vater. Und dann sagt er, nein, weil eure Sünden drängen euch her von mir. Mhm. Und das Problem war ja, Adam hatte im Garten Eden einen Vater. Und Adam wurde vom Vater getrennt durch die Sünde. Und Jesus hat nicht einfach nur die Sünden vergeben, Jesus hat die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Denn wir haben uns gegen den Vater versündigt. Versündigt heißt, wir haben uns von ihm getrennt. Genau, wir haben seine Gebote nicht eingehalten, wir haben nicht getan, was der Vater gesagt hat, was wir tun sollten. Dadurch haben wir uns vom Vater getrennt. Und wir mussten jetzt wieder mit dem Vater wiederhergestellt werden. Und du weißt ja, wie sehr ich Jesus liebe. Ich liebe Jesus über alle, über alles. Aber ich war ja jahrelang genau diese Person, Peter. Ich war jahrelang diese Person, leidenschaftlich verliebt mit Jesus, aber ich wagte mich nicht zum Vater. Das ist interessant. Warum? Warum? Weil ich einfach die Dinge nicht verstanden und akzeptiert und gelebt habe, wie sie in der Bibel sehr klar sind. Nämlich, Jesus ist nicht der Weg in den Himmel. Jesus ist der Weg zum Vater. Und ich wollte, dass Jesus der Weg zum Himmel ist. Aber nicht zum Vater, weil ich wollte nicht wirklich zum Vater, weil ich wusste ja gar nicht, wie der Vater mit mir umgeht. Schlägt er mich, wenn ich was Falsches mache? Rügt er mich ständig? Ist nichts gut genug? Weil Jesus hat mir nur Gutes getan. Jesus hat mir nie was Schlechtes. Aber der Vater, der tat mir viele Dinge, die mich verletzt haben. Also projizierte ich das auf meinen Vater vom Himmel. Ich liebte jetzt Jesus, weil er bringt mich im Himmel. Aber ich wollte ja gar nicht, dass Jesus mich zum Vater bringt. Weil ich wusste ja gar nicht, wie es mir gehen wird, wenn ich vom Vater stehe. Völlig verständlich eigentlich. Ja, darum habe ich mich am Anfang die Frage gestellt, ob nicht eine klare Strategie des Feindes dahinter steht. Aber scheinbar eine Strategie, die, was ich in meinem Leben sehen kann, Erfolg hatte. Hatte auch Erfolg. Natürlich. Mhm. Das müssen wir aufdecken irgendwie. Hat auch Erfolg. Ja. Darum. Darum ist es so wichtig, dass Jesus nicht als Endstation gepredigt wird, sondern als Brücke zum Vater. So hat er es ja von sich auch gesagt. Eigentlich ist die Bibel klar. Willst du den Vater sehen, musst du mich anschauen. Ich und der Vater sind eins. Was war das allererste, das er den Jüngern beigebracht hat? Ihr habt einen Vater, der sich kümmert um euch. Jesus hat nicht gesagt, hey, jetzt seid ihr meine Jünger, ich versorge euch. Jesus hat diesen Männern nie gesagt, komm, verlasst alles, folgt mir nach, ich kümmere mich jetzt um euch. Jesus hatte nie Angestellte. Er war echt begeistert von seinem Vater, oder? Und wie? War das Jesu größtes Brennen im Herzen, seinen Vater zu repräsentieren? Ich denke schon. Ich denke, ich meine, Jesus wusste ja ganz genau, warum er gekommen ist. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, um den neuen Bund zu versiegeln. Er kam, um die Menschen freizusetzen und zu heilen. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also, da gibt es ja genügend Aussagen in der Bibel. Aber eines der Dinge, die Jesus offensichtlich gebrannt sind im Herzen, war, dass er den Menschen den Vater nahe bringt. Und weißt du, was das Komplizierte in der Sache ist, Peter? Das war ja Blasphemie. Es war vom Verständnis der Juden her war es Blasphemie. Weil wenn Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, hat er sich zu Gott gemacht. Aber vom Verständnis der Juden gab es nur einen Gott. Die hatten nicht das Verständnis vom dreieinigen Gott. Die hatten ein monotheistisches Verständnis. Ich, der Herr, bin ein Gott. Und ihr sollt nur diesem einen Gott dienen. Und jetzt kommt plötzlich einer und er sagt, ich bin der Ich Bin. Johannes 8. Bevor Abraham war, bin ich. Das war völlige Blasphemie. Dann kommt er und redet er von Vater im Himmel. Und er sagt, mein Vater und euer Vater, das war ja auch Blasphemie. Wie kann man sich wagen, zu sagen, dass dieser allmächtige, heilige, vollkommene Gott Kinder hat, obwohl es klar in der Bibel steht? Die haben das nicht annehmen können. Sie haben das nicht angenommen. Für sie war Gott alles andere wie ein Vater. Für sie war Gott ein ehrfurchtgebietender, ferner, distanzer Gott. Weh, du nahst dich ihm und es ist nicht alles an dir perfekt oder das Opfer ist perfekt, dann geht es dir dreckig. Mhm. Ja, es war so radikal. Es war anders, aber war es nicht auch ein bisschen einladend? Weil das Wort Vater haben, Vaterschaft genießen oder dass, wenn jemand kommt und sagt, es gibt einen, der so groß ist, der ein Vater ist. Es ist, ich höre da nichts Negatives, aber war das so eine Bastion, dieser Gedanke, Gott ist weit, groß, allmächtig? Schau, lieber Peter, für die Sünder war es einladend, für die Religiösen war es abstoßend. Wow. Ich habe irgendwie gedacht, für die Religiösen wäre es irgendwo einladend. Ein bisschen. Nein, die Religiösen, die haben ja das Bild vom hartherzigen, strafenden Gott geliebt. Damit konnten sie das Volk unter Kontrolle halten. Okay. Mhm. Das hier religiöse System war ein System der Kontrolle. Die hatten die Menschen mit Angst beherrscht und kontrolliert und dominiert. Und wie wirst du Angst haben von einem liebenden Vater? Hat ja keiner. Oh, wow. Das heißt, es ging ja in diesem System, als Jesus plötzlich aufstand und sagte, ihr habt einen liebevollen Vater, der kümmert sich, macht euch keine Sorgen, euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr braucht nicht lange Gebete beten, er weiß schon, er kümmert sich um euch, er sieht ins Verborgene, ist alles okay. Weißt du, in diesem Augenblick bricht ja jetzt dieses einzige Instrument der Kontrolle weg. Der böse Vater, den gibt es nicht mehr. Jetzt, wie werden die Kinder jetzt gehorchen? Wie werden die Kinder jetzt tun, was wir ihnen sagen? Wir repräsentieren Gott. Also wir, die Leiter des religiösen Systems damals, die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, wir repräsentieren diesen strengen Gott. Also, wir kennen ihn, wir repräsentieren ihn, wir wissen genau, wie er ist. Wir sagen euch, macht das und das, sonst kriegt ihr aber zu tun. Und jetzt kommt einer und sagt, der ist gar nicht so böse, der ist ganz lieb. Der ist ganz, ganz lieb. Der kümmert sich, der versorgt euch besser, als der Salomon versorgt hat. Braucht ihr gar keine Sorgen machen um das Morgen. Alles ist okay. Ja, da bricht das ganze System zusammen. Das heißt, Jesus hat mit dem Offenbarmachen Gott als diesen wunderbaren Vater ihnen den Motor genommen, mit dem sie das System am Laufen hielten die ganze Zeit. Warum haben sie ihn auch so gehasst? Was denkst du, warum die Sünder ihnen nachgelaufen sind? Ähnlich haben wir Freiheit, ähnlich sind wir angenommen, ähnlich brauchen wir keine Angst mehr haben. Stell dir vor, da ist ein Mann, der ist Rabbi und nennt sich der Sohn Gottes und der erlaubt der Hure, seine Füße zu beheulen und sie zu trocknen mit den langen Haaren, ihn liebevoll zu küssen und der religiöse Typ will das stoppen und er kann es aber nicht, weil der Rabbi lasst nicht. Er hat noch dazu ein prophetisches Wort und zeigt das Herz dieses heuchlerischen Rabbis auf. Also hat Jesus, ja, ich denke gerade an Krieg, er hat inneren Krieg ausgelöst. Den hat er ausgelöst. Und das hat bis heute nicht aufgehört, oder? Menschen, ich wage mich zu sagen, ich muss meine Worte jetzt sehr vorsichtig wählen, Kultur ist etwas Interessantes. In Brasilien brauchst du die Worte nicht vorsichtig wählen. Wenn du zu deutschem Volk sprichst, musst du sie vorsichtig wählen. Lass uns das tun. Ich liebe es, in Brasilien zu leben und ich liebe es auch, den deutschen Menschen zu dienen, den deutschsprachigen Menschen zu dienen, soll ich besser sagen. Aber ich wage es zu sagen, wenn wir nicht Jesus als denjenigen ergriffen haben, der uns zum Vater und zum Vaterherze führt, haben wir einen ganz großen Fehler begangen. Jesus als Endstation zu bezeichnen, oder zu im Herzen so zu ergreifen, ist eine ganz gefährliche Sache. Natürlich ist er unser Bräutigam, natürlich lieben wir ihn über alles, natürlich wird es eine Hochzeit geben zwischen ihm und uns. Aber denk mal, wer wollte denn die Braut für den Sohn? Na, das kann nur dieser wunderbare Vater sein. Der Vater wollte die Braut für den Sohn. Und wir müssen Jesus als den ergreifen, der uns die Tür aufgemacht hat, hinein ins Haus des Vaters, mitten in sein Wohnzimmer hinein, wo er sitzt und einfach dich umarmen will und mit dir spielen will. Jesus ist die Tür zum Vater, er ist der Weg zum Vater, er ist der Schlüssel zum Herzen des Vaters. Jesus ist derjenige, ohne den könntest du diesen Vater gar nicht erleben. Darum, mein lieber Freund, Jesus darf keine Endstation sein. Jesus ist der Weg, der dich direkt hinbringt in die Arme eines Vaters, der nur so darauf wartet, dass du auch einen Vater erleben kannst. Denn dann kannst du auch für anderen diesen Vater gut repräsentieren. Und ich würde gerne bei der nächsten Episode sagen, was ich empfunden habe, als das in meinem Herzen explodiert ist. Das will ich unbedingt hören. Dann sagen wir für jetzt mal Tschüss. Ihr dreht jetzt dann ab und wartet, ich weiß nicht, Peter entscheidet ja, wann das gepostet wird das nächste Mal. 2-3 Tage, so lange müsst ihr warten, bis die nächste Episode kommt. Wir bleiben im Stuhl sitzen, trinken etwas Wasser und in 2 Minuten machen wir schon wieder weiter. Ihr müsst etwas länger warten. Aber so ist es eben, weil wir arbeiten hart den ganzen Tag, um euch gut zu dienen, weil der Vater euch so liebt. War das jetzt schön? Das war sehr liebevoll, schön. Das war schön. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.